schufst du dir selbst. Durch meinen Willen warst du allein. Gegen mich doch hast du gewollt. Meine Befehle nur führtest du aus. Gegen mich doch hast du befohlen. Wunsch, Neid warst du mir. Gegen mich doch hast du gewünscht. Hobst du den Schild? Los, Kieselin, hast du mir? Gegen mich doch kistest du lose. Helden, Reiterin, hast du mir? Gegen mich doch reizest du Helden. Was sonst du warst, sagte dir Wotan, was jetzt du bist, das sage dir selbst. Wunschweit bist du nicht mehr, Valkyre bist du gewesen. Sei verdammt, was soll du noch bist. Reitet ihr Hänger! erflieht die Verlorene. Weichet von ihr und haltet euch fern. Wer von euch warte, bei ihr zu weilen? Wer mir zum Trotz zu der Traurigen hielt, in Törin teilte ihr los. Was kündigt dich der Kühnen an? Hört jetzt von hier, haltet den Felsen, und ich jag mir von hinnen, sonst erhart.